Herzlich willkommen zu Fadentext, einem Strick-Podcast, in dem ich meine aktuellen Projekte vorstelle, Designer und Anleitungen bespreche und Techniktipps teile. Hallo, da bin ich wieder. ich bin jetzt mal gespannt, ob mit dem Aufnehmen alles klappt. Da hat mir die Technik leider einen kleinen Streich gespielt in den letzten Tagen, sodass ich zumindest den ersten Teil jetzt zum dritten Mal aufnehme. Und ich gehe davon aus, dass ich, auch wenn ich das jetzt im Nachhinein bearbeite, trotzdem nicht vermeiden kann, dass ihr am Ende wahrscheinlich einen Lautstärkesprung habt, beziehungsweise in der Mitte. Bitte seht es mir nach. Ich tue hier wirklich mein Bestes. Ich gebe mir auch oft Mühe, das irgendwie so nachzubearbeiten, dass ihr das gut hören könnt und versuche, Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Aber gut, ich nehme mit einem Mediamarkt-Mikro auf und habe keine Profi-Ausrüstung und ja, whatever. Das Wichtige ist doch, dass ich endlich wieder Gelegenheit habe, mich über mein Hobby zu unterhalten. Ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, endlich wieder aufnehmen zu können. Und bevor ich das jetzt vergesse, möchte ich mich ganz schnell nochmal bedanken bei allen, die sich zu meiner letzten Folge nochmal gemeldet haben. Und das waren Meg Vienna, Tini, Zimt2 Zicke, Schlumpfine, Micha 3 und die Distelfliege. Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich habe mich total darüber gefreut. Und ja, ich freue mich, dass es noch Leute gibt, die den Podcast hören, auch wenn ich im Moment dann ein bisschen unregelmäßig dabei bin. Ja, was hat sich in der Zwischenzeit getan? Eigentlich nicht viel. Ich hatte zwischenzeitlich 6 WIPs oder so oder 5 und bin gerade ganz eifrig dabei, die zu reduzieren, aber davon gleich später ein bisschen mehr. Abgesehen davon habe ich mich im September ganz spontan entschlossen, an 2 Wohl-Events teilzunehmen, und zwar zum einen an dem bunten Schaf. Das ist ein kombinierter Woll- und Kürbismarkt in einer Gärtnerei bei Langenfeld. Das ist in der Nähe von Düsseldorf. Und es war total schön. Also es waren sehr viele Handfärber da vertreten. Vor allen Dingen auch Handfärber, die ich noch nicht so gut kannte. Das Wetter war ein Träumchen. Die Sonne hat geschienen und ich habe es mir dann ganz gemütlich gemacht. Ich war alleine da, aber das macht mir dann eigentlich auch nichts aus, weil mit einer Tasse Kaffee und einem Strickzeug fällt man ja nie auf. Das wissen diejenigen von euch ja selbst, die das schon mal bei diversen Wollfesten waren. Und das war richtig schön. Und der zweite Woll-Event, an dem ich war, das war Bielefeld Spind. Soweit ich weiß, ist Bielefeld Spind die Nachfolgeveranstaltung von Bad Meinberg. Also entweder Bad Meinberg, von Bad Meinberg Spind. Und das war in Bielefeld Mitte September. Ich hatte mich ganz spontan entschlossen, daran teilzunehmen. Ursprünglich hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm. Auch deswegen, weil ich dachte, dass vor allen Dingen nur Workshops und Materialien für Spinder angeboten werden. Aber das war eigentlich gar nicht so. Also ich war doch verblüfft, wie viele Handfärber vertreten waren, wie groß das Angebot war. Also es waren wirklich große Namen dabei. Es gab einen riesigen Stand von Zauberwiese, Die Badu, Dai Foyan. Also wirklich große Namen vertreten. Also ich war an einem Samstag da und dafür war echt erstaunlich wenig los. Ich kenne das eigentlich immer so, dass gerade Samstagvormittag die Hölle los ist und sich manche tatsächlich schon um die Wolle prügeln und mit den Ellbogen aus dem Weg schubsen. Und es war also erstaunlich ruhig. Für mich natürlich total praktisch, weil ich eine von den Kandidatinnen bin, die sehr lange brauchen, um sich für ein bestimmtes Garn zu entscheiden, um Farben abzuschätzen. Oh, ich bin dann immer eine von denen, die dann immer noch 3 Stränge nebeneinander legen und gucken, was passt und wie es hinhauen könnte und so weiter. Oh, ja, da hatte ich natürlich rein subjektiv Glück, aber ich glaube, für die Händler war es jetzt nicht so der Hit. Ja, ich habe halt für mich so mitgenommen, dass ich auf jeden Fall jetzt auch immer noch mal nach so Spinnen-Events Ausschau halten werde, weil ja, also wenn da das Angebot für Strickerinnen auch so groß ist, dann muss ich sagen, lohnt sich das durchaus. Genau, ich hatte mich mit Fünkchen und mit Susanne vom Creative Mother Podcast noch verabredet. Wir haben uns dann so mittags getroffen, sind, glaube ich, insgesamt dreimal durch das Gebäude geschlendert, haben Sachen angeguckt. Es war echt ein riesiges Angebot. Tut mir leid, ich muss mich nochmal wiederholen, aber es war echt viel. Viel zu gucken, viel zu sehen, und dann haben wir uns noch mal in die Sonne gesetzt, einen Kaffee getrunken, ein bisschen geratscht. Ja, war total schön. Für mich ist es eher so, für mich lohnen sich solche Events schon fast eher aufgrund der Treffen, die man dann eben auch hat. Ich quatsche ja hier immer nur so in so einen Computerbildschirm rein. Das ist einfach was ganz anderes. Ich lerne euch ja nicht wirklich kennen und ihr mich auch nicht so richtig. Oh, ja, und ja, so persönliche Treffen, das ist schon so was, was man dann auch in den Alltag also mitnimmt. Ich hatte mich schon die ganze Woche vorher total drauf gefreut, und ja, danach so, das war auch richtig. Also so, ja, Das sind schöne Momente, finde ich. Und ja, dafür nehme ich dann auch mal gerne mal eine längere Reise auf mich. Berlin war diesmal tatsächlich ein bisschen zu weit für mich. Aber ich glaube, wenn man sich umguckt, dann gibt es gerade auch in der Umgebung doch mehr, als man jetzt von vornherein vermutet hätte. Ja, war auf jeden Fall total schön. Ja, und ich bin auch mal gespannt, wie nächstes Jahr wird. Also ich glaube, diesmal werde ich vielleicht sogar mal ganz konkret gucken. Es gibt, glaube ich, auch im Internet Infos, an welchen Orten welche Märkte stattfinden. Und da werde ich jetzt, glaube ich, auch mal gezielter mir dann die Daten und so eintragen und hoffen, dass sich da vielleicht sogar ein bisschen mehr realisieren lässt. Ja, also an dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße an Eva und Susanne, falls ihr zuhört. Das war wirklich sehr schön. Ach ja, genau. Eingemarktet habe ich auch ein bisschen. Also ich habe einen total schönen Strang von Dai Fo Yan mitgenommen. Das sind so 800 Meter Tusa-Seide in einem wunderschönen dunklen Auberginenton. Ich stehe ja total auf diesen erdigen Auberginenton, der schon fast an Braun rangeht. Also wow, das finde ich total schön. Und ich finde, den Farbton, den kriegen die wenigsten Handfärber so hin. Also Dai Fo Yan eben, genau, da hatte ich das schon letztes Jahr auf Leipzig bewundert, aber da wollte ich mir das nicht so gönnen. Oh, und bei Dibadu, die kann das auch total schön. Also halt genauso meine Farben, sag ich mal. Ja. Aber bei Dibadu habe ich mich zum Glück noch ein bisschen zurückgehalten. Ja. Was echt schon, ja, es war echt schon eine Leistung. Ja, warum habe ich mich zurückgehalten? Ich habe im September meinen Wollschrank mal wieder ausgemistet und habe gemerkt, dass ich doch wirklich noch so einiges auf Vorrat habe. Und es ist lustig, ich glaube, Jasmine von den Knitmore Girls hat ja immer von Stash Enhancement gesprochen. Ja, ich versuche jetzt auch mehr so ein bisschen meinen Vorrat aufzuhübschen und wirklich noch die Sachen dazu zu kaufen, die mir super, super gut gefallen. Aber sonst allgemein, ja, brauche ich auch einfach nicht so viel. Genau, im Zuge der ganzen Ausmistaktionen habe ich auch die rote Strickjacke verkauft, von der ich das letzte Mal erzählt habe. Das war eine Strickjacke, die ich im Anfang dieses Jahres irgendwann beendet habe. Und die war an sich echt total schön, in einem ganz knalligen Rot mit zwei Lace-Fronten vorne. Das war gestrickt nach einer Anleitung von Justina Lokowska. Aber ich habe die Jacke ein bisschen kürzer gemacht oder zu kurz für meine persönliche Lieblingslänge, sage ich mal, und die Ärmel waren auch müh zu eng. Und ich habe die Jacke nie getragen und habe mir gedacht, ey, was soll das? Das ist ja irgendwie auch Verschwendung. Und habe sie dann ja doch verkauft, auch wenn da viel Arbeit drin gesteckt hat. Aber Ja, das ist einfach auch zu schade, die dann im Schrank hängen zu lassen. Von daher ist sie jetzt weg. Und die Abnehmerin hat mir nochmal geschrieben, hat gesagt, dass sie damit happy ist und dass die ihr gut passt. Und von daher freue ich mich natürlich. Und ich glaube, ich werde mir die Jacke bald einfach nochmal stricken und dann halt ein bisschen länger dementsprechend. Wobei, ich muss sagen, ne, ich bin 1,67 groß und habe ungefähr Kleidergröße M bis L, würde ich jetzt mal so im Schnitt sagen. Und die in der Anleitung, glaube ich, war die Jacke auch nur 60 cm lang. Ich finde das ein bisschen kurz, oder? Also weiß nicht, was denkt ihr? Also meine Lieblingslänge sind immer so 65 cm und dann ist die Jacke auch beim Hosenbund und nicht viel länger. Ne? Also so gerade Hüftlänge, das ist mir irgendwie ein bisschen zu kurz. Ja, Geschmackssache. Ja, genau, dann kommen wir doch mal zu den aktuellen Projekten. Zum ersten Segment. Das Mikro macht momentan auch noch mit. Juhu! Ich werde langsam lockerer. Na, ihr müsst euch vorstellen, das ist so normalerweise, wenn ich aufnehme, dann mache ich dieses Fenster von Audacity, das ist die Aufnahmesoftware, relativ klein und rede einfach so vor mich hin und das ist einfach viel entspannter, als wenn ich immer rede und quasi den Live-Mitschnitt verfolge. Das ist so ein bisschen, ich finde das so ein bisschen spooky, so zu sprechen. Und die Linien mitzuverfolgen, die Software beim Aufnehmen macht. Ja, aktuelle Projekte, genau. wo fange ich an? Ich fange mal mit einer Sache an, die ich endlich fertiggestellt habe. Und zwar habe ich mir einen relativ breiten Wrap gestrickt. Es ist einfach ein breiter Schal. Der ist ungefähr 1,40 Meter lang geworden und 50 cm breit. Und den habe ich in einem Zickzack-Muster gestrickt. Also der wird einfach durch, diese Zacken werden durch Ab- und Zunahmen geformt. Und an und für sich bräuchte man dafür wahrscheinlich auch keine Anleitung. Aber ich hatte einfach keine Lust, mir das irgendwie selber alles zusammenzurechnen und habe dann einfach kurz entschlossen von Jorge Locatelli die Anleitung Southern Spirit gekauft. Hätte ich aber gar nicht machen müssen. Das gibt nochmal eine ganz tolle Anleitung von Beate Jetzek. Das ist die Handfärberin von Hedgehog Fibers. Ja, also wie gesagt, die von Jorge Locatelli braucht man nicht unbedingt dafür. Ich habe für diesen Schal einen Farbverlaufsbobble genommen von 100 Farbspiele. Der geht von einem relativ knalligen Pink über in so ein ganz leichtes Hellblau, dunkleres Jeansblau und dann ganz dunkles Blau. Ja, also eigentlich total schön. Ja, schon ein knalliger Farbverlauf, aber auch ja, das Richtige für den Winter. Passt jetzt nicht unbedingt so zu meiner Winterjacke. Ich habe mehr so olivfarbene Sachen an im Winter, aber es war mir eigentlich egal, weil ich oft irgendwie zu Hause am Schreibtisch friere und ich, wie gesagt, ich wollte einfach irgendwas, womit ich nicht nur meine Schultern, sondern auch noch ein bisschen Oberweite abgedeckt bekomme und ja, ich bin happy damit. Das Garn war ja gefacht, aber ich hatte eigentlich gar keine Schwierigkeiten damit. Und was wollte ich noch sagen? Genau, es besteht, glaube ich, ungefähr zu 50% aus Baumwolle und zur anderen Hälfte aus Polyamid. Kann auch sein, dass es 60-40 ist, die Zusammensetzung. Und dafür, dass es so Baumwoll-Polyamid war, finde ich es relativ angenehm im Griff. Es war am Anfang natürlich ein bisschen ungewohnt, weil ich weder Baumwolle noch Nylon so häufig verstricke. Aber jetzt, wo der ganze Schal fertig ist, bin ich doch da echt glücklich damit. Genau, und ich hatte auch noch die Gelegenheit, noch ein Restbobble Cashmere Merino Decay von Debbie Bliss aufzuarbeiten oder zu verwenden und habe dann noch so dünne Streifen mit reingemacht, damit dieser Farbverlauf eben nicht ganz so krass ins Auge fällt. Genau, dass es halt ein bisschen aufgebrochen wird, das Muster. Ja, ich bin happy damit und bin mal gespannt, wie das so zum Einsatz kommt. Ich bin ja nicht so die Riesentücherstrickerin, aber der letzte Winter hat es mir gezeigt, dass es doch an der Zeit ist, da mal ein bisschen aktiver zu werden in dem Bereich. Und jetzt schaue ich mal, wie oft ich das dann auch benutze, ob sich das lohnt, weil für mich ist es was doch eine ziemliche, ja, mehr so eine Arbeit, muss ich sagen. Also so richtig Spaß hat es mir nicht gemacht. Ich glaube, wenn man nach dem Spaßfaktor geht, dann stricke ich im Moment eigentlich am liebsten Oberteile und nicht unbedingt das, was ich brauche. Naja, da bin ich bestimmt auch nicht die Einzige. Ja, und dann war ja da noch der Pulli für meinen Mann. Ja, das ist eine Geschichte oder ein Drama in mehreren Akten. Das wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis ich das fertig erzählt habe. Also macht euch noch mal einen Tee, macht es euch noch mal gemütlich. Ja, genau. Ich hatte den ursprünglich ja schon absolut in die Ecke verbannt, weil die Maschenprobe mich mehrfach angelogen hatte. Oder ich fange mal ganz von Anfang an, weil ich weiß ja gar nicht, wie gut euer Gedächtnis ist. Und die letzte Folge ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Also, ich habe im April in so einem Lana Grossa Laden eine Lana Grossa Wolle gekauft. Das ist eine ganz interessante Wolle in einem wunderschönen Dunkelgrün. Und die Wolle ist interessant, weil die so ein Schlauchgarn ist. Und ich habe sowas echt noch nie verstrickt und musste jetzt zwischenzeitlich feststellen, dass die Wolle verdammt elastisch ist. Sie besteht so zu 10% aus Polyamid, ungefähr 10% aus Kaschmir und der Rest ist Merino. Und sie ist auch relativ dünn. Also ich glaube, sie hat 320 Meter auf 50 Gramm. Soweit die Fakten. Ich habe die Wolle gekauft, weil sie im Angebot war, weil der Farbton wunderschön ist und weil der Kuschelfaktor wirklich unvergleichlich ist. Und ich finde sie nach wie vor auch noch wunderschön. Ich weiß noch nicht, ob die Wolle und ich so toll zusammenpassen. Genau. Ich habe lange nach einer passenden Anleitung dafür geforstet auf Ravelry und dann bin ich über so einen Männerpullover gestolpert und habe gedacht, ach naja, warum nicht? Und habe meinen Mann spontan gefragt, ob er nicht zufällig einen Pullover haben möchte. Ja, möchte er. Die Anleitung ist Redford von Julie Hoover. Sie hat die Anleitung, glaube ich, für Brooklyn Tweed veröffentlicht und es ist eigentlich ein relativ schlichter Männerpullover. Die Besonderheit ist nur, dass er aus vier Teilen besteht, also natürlich die Ärmel, aber ansonsten auch aus Vorder- und Rückenteil und dann nochmal aus zwei Seitenteilen unter den Achseln. Und diese Seitenteile werden mit der linken Seite nach außen angenäht und die Vorderteile, also das Vorder- und das Rückenteil eben mit der glatt rechten Seite nach außen. Genau, ich hatte ursprünglich eine Maschenprobe dafür gestrickt mit 3,5er Nadeln und habe ja sowieso schon ein bisschen Probleme, weil ich eine unterschiedliche Fadenspannung habe, wenn ich rechts bzw. links stricke. Und der Pulli wird ja auch flach und in Einzelteilen gestrickt. Und ja, da war das schon das erste Problem, dass ich da ziemlich Mühe hatte, da eine schöne gleichmäßige Fläche zu bekommen. Und dann hatte ich das endlich und habe dann schon wirklich fast das ganze Rückenteil fertig gestrickt und habe dann gemerkt, dass die Maschenprobe, die ich am Rückenteil hatte, nicht mit dem übereinstimmt, was ich ursprünglich ausgerechnet hatte. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich sowieso schon relativ exakt bin. Also ich stricke immer Maschenproben, die ungefähr 10 bis 10 mal Zentimeter grob, breit bzw. hoch sind. Ich wasche die, ich behandle die so, wie ich hinterher das fertige Strickstück behandeln würde. Ich zähle die mehrfach aus, und aber meiner Meinung nach muss das reichen. Ich glaube, ihr hört schon ein bisschen durch, wie genervt ich war zwischenzeitlich. Also wenn ihr das durchhört, das tut mir leid. Gut, also das Rückenteil hat nicht gepasst, aber Ich habe es nochmal mit der Maschenprobe verglichen und ich bin da einfach nicht auf keinen grünen Zweig gekommen und habe es dann einfach kurzerhand in die Ecke verbannt, habe fröhlich ein ums andere Projekt angeschlagen und wurde von Michael immer wieder daran erinnert, ganz nett, dass da noch ein Pullover für ihn wäre, der, ja, ob ich den nicht stricken wolle und so. Und jetzt in Bielefeld habe ich dann nochmal kurzerhand eine größere Nadel gekauft, also eine 4,5er Nadel und habe beschlossen, es jetzt einfach nochmal auf den letzten Versuch ankommen zu lassen. Habe eine Maschenprobe gestrickt, habe die ausgezählt, gewaschen, ausgezählt, habe das Rückenteil angefangen und tada! Es hat wieder nicht gepasst. Das Rückenteil war wieder irgendwie viel breiter als das, was die Maschenprobe vorgegeben hat. Also habe ich das Rückenteil gewaschen, habe es ausgezählt, habe die Maschen nochmal neu angeschlagen, habe das Rückenteil angefangen, habe 10 cm hochgestrickt. Tada! Es ist 4 cm zu eng. Ja, mit 2 cm, glaube ich. Ne, 2 cm fehlen. Genau. Und ja, also da habe ich beschlossen, es reicht. Also mir reicht es echt. Ich werde jetzt dieses Rückenteil fertig stricken, werde dementsprechend auch das Vorderteil fertig stricken und dann fehlen zwar in der Breite insgesamt 4 cm, also im Gesamtumfang, aber ich mache dafür jetzt dann einfach diese Seitenteile breiter, weil ja, also ohne Worte, ne? Also ehrlich, ohne Worte, wenn ich nicht, also wenn Michael mich nicht ständig darauf angesprochen hätte, was jetzt mit seinem Pullover ist und so, dann glaube ich, weiß ich auch nicht, was ich mit der Wolle gemacht hätte. Aber an sich muss ich sagen, sie verstrickt sich gut. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass das Garn sehr elastisch ist und ich sehr, sehr fest stricke. Also ich habe schon immer eine ganz schöne Fadenspannung drauf und mir fällt es tatsächlich schwer, lockerer zu stricken. Und ja, ich glaube, das ist einfach das Problem. Die Wolle ist toll. Also ich war heute im Wollladen und habe gesehen, also es ist zwar jetzt nicht mehr im Angebot, aber die haben die noch in anderen Farben. Also ich könnte mir die fast nochmal irgendwie mitnehmen. Also mache ich bestimmt vielleicht auch, wenn der erste Tragetest dann dementsprechend verlaufen ist. Ne? Also ja, eigentlich ist es eine schöne Wolle, nur die Wolle und ich, wir wollen nicht. Die Wolle und ich, wir wollen nicht. Irgendwie passt das. Genau. Wir sind wie Angela Merkel und Horst Seehofer. Schneide ich das jetzt raus? Nö, schneide ich nicht raus. Ist jetzt egal. Ihr müsst euch vorstellen, es ist schon relativ spät. Ich bin eigentlich nicht mehr so fit zum Aufnehmen. Mein Gehirn funktioniert nicht mehr so, wie es soll. Und ich muss ja auch das Mikro ganz starr halten. Und deswegen schießen mir gerade ganz komische Sachen durch den Kopf. Ignoriert's. Gut, also der Pullover, genau an dem bin ich noch dran. Das Rückenteil ist fast fertig. Und das soll im Oktober auch fertig werden. Das habe ich mir jetzt einfach mal als Ziel gesetzt, weil ich brauche einfach das gute Gefühl, doch auch mal was fertig zu bekommen zwischendurch. Dann hatte ich im August auch prompt einen Frustpullover neu angeschlagen, weil eben der Pullover für Michael nicht geklappt hat. Und zwar hatte ich mir dafür eine kostenlose Anleitung runtergeladen. Die ist von Elisabeth Ceron und die nennt sich Signet oder Cygne oder, also ich buchstabiere das mal, C-Y-G-N-E-T. Das ist eine Farbe von Holz Noble und ich denke mal, deswegen hat sie die Anleitung auch so genannt. Also der Nachname von ihr ist auch C-E-R-O-N und ich habe auch keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe vorhin. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es stimmt. Der Pulli war eigentlich von mir als Kuschelpulli so gedacht. Ich hatte dafür so eine Merino-Kaschmir-Mischung hergenommen von Kalamat, die ich noch da hatte, in einem relativ langweiligen Grau, aber super, super kuschelig. Das Garn ist relativ dünn, es ist so eine Lace-Stärke. Und dafür hat auch die Anleitung perfekt gepasst, weil die Maschenprobe dort auch ein bisschen enger ist. Also ich glaube, die Designerin gibt 32 Maschen auf 35 Reihen oder auf 40 Reihen vor Und das ist sowas, was ich eben als Feststrickerin locker schaffe, ohne Probleme. Die Anleitung hat super schöne kleine Details und ist im Prinzip von der Form her wie so ein Boxy geformt, mit überschnittenen Schultern, die aber mit verkürzten Reihen noch so ein bisschen angeschrägt werden und mit einem leicht asymmetrischen Bund vorne, also ja, was heißt asymmetrisch, der hebt sich halt so ein bisschen nach oben und das schafft man auch, indem man verkürzte Reihen strickt. Und ja, ich bin fast fertig. Also ich bin irgendwie 10 Reihen vor der Fertigstellung. Es fehlen noch so ein paar Reihen am Bündchen. Und ja, also ich bin ganz überrascht, wie gut er mir jetzt doch gefällt. Jetzt könnte ich mir fast vorstellen, ihn auch draußen anzuziehen, wenn ich nicht das Halsbündchen total versaubeutelt hätte. Also die Designerin gibt eben an, dass man da mit einem Provision Cast-On von oben anfängt und dann den Halsausschnitt anfängt und da wird hinterher erst das Bündchen dran gestrickt und das ergibt bei mir halt Löcher. Das wusste ich eigentlich von vornherein. Warum ich es trotzdem so gemacht habe, weiß niemand. Wahrscheinlich, weil ich frustriert war von einem anderen Projekt und da gedacht habe, whatever. Ja, also für zu Hause ist er jetzt eh immer noch gut. Michael meint, man sieht es mit den Löchern nicht so. Ich schau mal, ich wasche das gute Stück nochmal und spanne das ein bisschen und dann gucke ich mal, wie das Ergebnis so wird. Aber eigentlich bin ich super zufrieden und es ist ein so tolles Tragegefühl, weil der so weich ist und so bequem und oh, super. Ich freue mich schon total darauf, den zu tragen endlich. Ja, genau. Ja, und das war es eigentlich soweit von meinen Projekten. Eine Neuigkeit gibt es noch. Nach einem Jahr Pause habe ich jetzt beschlossen, auch für mich eine Decke zu stricken. Ich habe letztes Jahr schon eine für meine Schwester beendet, aus ganz vielen verschiedenen Farben von Holst Super Soft. Und das Gleiche habe ich jetzt auch für mich vor. Ich habe mir nur viel mehr Farben noch gekauft. Ich glaube, ich habe ungefähr 25 verschiedene Farben und ich kann mir vorstellen, nochmal welche nachzukaufen. Und die einzelnen Quadrate umrande ich wieder mit so einem hellen Farbton. Aber ich möchte diesmal die einzelnen Quadrate zusammenstricken und nicht nähen, einfach weil das zeitsparender ist. Oh, ja, und ich bin mal gespannt, wie lange ich dafür brauche, weil ich mir diesmal da nicht so einen Druck machen will zeitlich. Genau, aber ihr werdet von der Decke noch genug hören, von daher lasse ich das als Randnotiz jetzt einfach mal so stehen. Genau. Und jetzt mache ich mich mal an die anderen Teile und schneide alles zusammen. Und vielleicht kann ich das sogar alles heute noch hochladen. Würde mich freuen. Ja, gut. Inspirationen. Inspirationen sind im Moment ein Problem für mich. Also ja, mit 5 Whips denke ich, ist klar, dass vielleicht ein 6., ein 7. und ein 8. und ein 9. nicht unbedingt empfehlenswert ist. Vor allem dann, wenn man halt auch noch irgendwie ein anderes, also noch ein Leben hat und noch nicht 24 Stunden jeden Tag stricken kann und möchte vielleicht. Ja, es ist also Wahnsinn, was im Moment an Anleitungen rauskommt. Es ist also ganz viele wunderschöne Sachen. Viele Pullover mit Zöpfen, merke ich, sind ein bisschen im Kommen, bilde ich mir ein. Aber was natürlich auch total in ist, sind Pullis mit Colorwork-Motiven oben am Halsausschnitt und ja, irgendwie ärgert mich das ein bisschen, dass ich das bis jetzt noch nicht geschafft habe, mir da auch so ein Sahnestückchen zu stricken. Gut, aber ich habe nur 2 Hände und der Tag hat 24 Stunden und ja, das sind Tatsachen, an denen sich halt nun mal leider auch nichts ändert so schnell, ne? Gut, so eine Designerin, die bei mir immer im Moment hängen geblieben ist oder ja, die ich weiß auch nicht, ich stehe im Moment total auf ihre Design Aesthetic. Ja, das ist Isolda Tieck. Ich habe Isolda Tieck im Interview gesehen, im Podcast Fruity Knitting. Ich schaue eigentlich im Moment gar keine Videopodcasts mehr, weil ich das einfach nicht schaffe und weil ich gemerkt habe, dass Audiopodcasts nicht meine Konzentration so ablenken. Deswegen ist Fruity Knitting eigentlich so der einzige Videopodcast, den ich gucke. Und den kann ich euch übrigens empfehlen. Also wer den noch nicht schaut, der ist, also ist immer sehr schön recherchiert und auch immer total interessant und ja, macht Spaß zu gucken. Auf jeden Fall war Isolde Tieck im Interview und sie hat auch selber gesagt, dass sie im Moment sehr, sehr auf eher simple Sachen steht und das geht mir ganz ähnlich. Und da passt es eigentlich ganz gut, dass mir so eine Strickjacke von ihr ganz gut gefallen hat, die im September rausgekommen ist. Die Anleitung nennt sich Wardy und ja, ist wie gesagt eine echt simple Strickjacke, die offene Fronten hat. Ach nee, man kann doch, da sind Knöpfe dran, sehe ich gerade. Also, es sind Knöpfe dran, aber eher so im unteren Drittel. Und das bedeutet, dass man die auf jeden Fall gut offen tragen kann. Also auf dem letzten Bild hat sie die auch geknöpft. Auf jeden Fall ist der V-Ausschnitt relativ tief. Und die Jacke sitzt auch insgesamt an ihr ein bisschen lockerer. Die Jacke ist aus Rauma-Finol-Garn gestrickt. Das ist ein Garn, das ungefähr 175 Meter auf 50 Gramm hat. Und es ist, glaube ich, ein relativ wolliges Garn und kommt, ich meine, aus Norwegen. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber es ist ein nordisches Garn. Und was gefällt mir besonders gut an der Strickjacke, sie hat eine englische Schulter. Also ich glaube, das nennt man englische Schulter. Und das bedeutet, dass die Schulternaht nicht mittig auf der Schulter sitzt, sondern nach hinten versitzt am Rücken. Und ich habe mir ja im Januar oder Februar einen Pullover gestrickt nach einer Anleitung von Brooklyn Tweed, die auch so eine Schulterkonstruktion hat. Und das gefällt mir einfach total gut und das sitzt auch sehr gut, habe ich festgestellt. Also finde ich sehr, sehr schön. Die Jacke hat auch vorne noch zwei Taschen. Ein Rippenbündchen hat sie. Und ich glaube, das ist so das ideale Teil zum Überwerfen, wenn man ein schönes Longsleeve drunter hat oder irgendwas mit Muster. Also sie trägt es jetzt zwar mit so einem Holzfäller-Karo-Hemd. Ich glaube, die sind ja im Moment auch wieder in. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall wäre das ein schönes, simples Drüberziehteil, was vielleicht nicht zu sehr von dem ablenkt, was man drunter hat. So kann man das ausdrücken. Ich bin am Überlegen, mir das zu stricken. Vor allen Dingen, weil hier auch dabei steht, dass es genäht wird. Also steht seamed bei den Tags. Und das motiviert mich natürlich auch wieder, ja. Genau, also das gefällt mir total gut von ihr. Und dann hat sie auch natürlich ein Pullover mit Colorwork rausgebracht. Der nennt sich A Thrape Moor. Also ich lese das jetzt einfach mal so. Ich habe es ja auch noch verlinkt und dann könnt ihr da draufklicken in den Shownotes und könnt selber sehen. Ich finde bei ihr, also sie hat ein sehr, sehr schönes Colorwork-Pattern gewählt und ich, genau, sie hat auch noch dazu gesagt, dass man, also es sieht zwar sehr bunt aus, der Colorwork hat drei verschiedene Farben. Das ist so ein dunkelblau, ein relativ leuchtendes Gelb und noch relativ leuchtendes Mittelblau und ich würde es fast Türkis nennen. Irgendwas zwischen Türkis und Mittelblau ist dieser Farbton. Und ich finde, sie hat da sehr schöne Farbschattierungen gewählt. Das sieht super aus zusammen. Und obwohl es sehr, also das Colorwork-Muster sieht sehr fein aus. Und das sind schöne, ja, es ist einfach ein schönes Muster. Aber trotzdem strickt man, glaube ich, nie mit mehr als zwei Farben gleichzeitig. Und das gefällt mir besonders gut. Der Pullover ist auch eher ein bisschen lockerer geschnitten. Aber der Halsausschnitt ist oben nicht zu weit. Also wer auch immer Angst hat, dass es da jetzt irgendwie in den Nacken reinzieht, ich glaube, die Befürchtung ist hier nicht berechtigt. Und ich bin am Überlegen, mir den zu stricken. Der ist auch sehr schön und sieht auf jeden Fall sehr lässig und sehr schön aus. Ja, Das sind so die Sachen, die mir ins Auge gestochen sind. Sie hat auch wieder dieses Jahr die Knitworthy Collection rausgebracht. Das ist einfach so eine Sammlung. Ich glaube, sie bringt jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit 8 Anleitungen raus. Und folgen immer in so einem bestimmten Zeitabstand. Die einzelnen Anleitungen werden immer in einem bestimmten Zeitabstand in der Vorweihnachtszeit veröffentlicht. Und man kann von Mützen über Handschuhen und kleinen Sachen, Tüchern und so weiter, einfach Geschenke für die Verwandtschaft stricken oder für Freunde, die halt Knitworthy sind. Ich bin, also bei Mystery Knit Alongs bin ich eigentlich nie dabei und auch nicht bei, ich kaufe auch keine Sammlung von Anleitungen, auch nicht zu einem reduzierten Preis, die dann irgendwie erst veröffentlicht werden, weil ich da eh schon relativ wählerisch bin. Aber mir hat die Knitworthy Collection der letzten beiden Jahre echt gut gefallen und ich finde so 15 Euro ungefähr umgerechnet für 8 Anleitungen ist echt günstig. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich mir die vom letzten Jahr gönne, weil ich die wirklich sehr schön finde von ihr. Ja, zu den Techniktipps, da habe ich diesmal gar nichts für euch. Ein bisschen aus dem Sammelsurium kann ich erzählen. Ja, Highlights für mich waren wirklich die Wollveranstaltungen, einmal das Bunte Schaf in Langenfeld und auch der Tag in Bielefeld. Es sind einfach so Tage, die einen echt schön in Erinnerung bleiben und auch so manches, so den Alltag einfach insgesamt schöner machen. Die man noch so, es sind so Tage und so Gefühle, Stimmungen, die man noch mitnimmt und das war einfach sehr schön für mich und genau, das sind die Sachen, die bleiben. Ansonsten bemühe ich mich nach wie vor immer noch so ein bisschen viel draußen zu machen. Bin immer noch gern mit dem Fahrrad unterwegs. Leider in letzter Zeit viel zu wenig. Ja, ich finde allgemein, wenn man zu viel drin bleibt, dann neigt man schnell dazu, dass man sagt, draußen regnet es immer und es ist immer schlechtes Wetter. Aber wenn man dann doch mal Ausflüge macht, dann merkt man, dass so ein Regenschauer auch schnell mal rum ist und dass es trotzdem immer noch schöne Sachen gibt, die man machen kann. Genau. Eine Sache, genau, was richtig cool ist, was ich entdeckt habe und was ich, wovon ich aber noch erzählen will, ist ein ganz toller Podcast. Den habe ich entdeckt, als ich die Wand gestrichen habe und irgendwie eine Ablenkung gebraucht habe. Und zwar nennt sich der Was denkst du denn? Der Mit- und Nachdenk-Podcast. Das ist ein Podcast von zwei Frauen, Nora Hespers und Rita Molzberger. Ich habe die beiden jetzt gar nicht näher recherchiert. Ich glaube, die eine ist Philosophin und ist als Professorin an der Uni oder so tätig und die andere ist Sportjournalistin. Kann aber auch sein, dass ich mich da jetzt irgendwie vertan habe. Auf jeden Fall, ja, das ist wirklich bei denen, das ist echt der Titel Programm, so der Mit- und Nachdenk-Podcast. Das ist, es geht um ganz, ganz viele verschiedene Themen einfach und die verbinden das mit philosophischen Hintergründen. Aber es gibt quasi keine Denkverbote. Also die diskutieren da auch über so ganz absurde, komische Alltagssituationen, die man vielleicht auch mal hat. Über so Dinge wie Fremdschämen oder über ja, über Existenzialismus, aber eben auf so eine Art und Weise, dass es immer total unterhaltsam ist. Also man muss auch immer mitlachen, weil sie dann irgendwie aus dem Leben da ihre Geschichten loswerden. Also ich glaube, bei einer Folge ging es darum, dass die eine in der Sauna stand und ihr jemand in der Sauna das Handtuch geklaut hat und sie ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass er ihr das Handtuch geklaut hat. Also wohlgemerkt, sie hatte was an, aber sie hat ihn eben darauf angesprochen und er hat das nicht zugegeben und wie man da jetzt mit dieser Situation umgegangen ist. Und es sind halt so ganz, ganz witzige Sachen, die sie erzählen. Und genau, was mir eben besonders gut gefällt, ist, es gibt, dass es wirklich keine Denkverbote gibt, sondern dass man so dieses wertfreie Denken, ne? Ich habe das Gefühl, das geht in unserer Zeit so ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, es werden politische und Ereignisse vor allen Dingen werden immer schnell irgendwie bewertet. Und ich finde das im Moment richtig erfrischend. dass man einfach mal so frei darüber reden kann und seinen Gedanken so richtig freien Lauf lassen kann, ohne das irgendwie in eine Schublade stecken zu müssen. Das finde ich total erfrischend und befreiend. Und die Art der beiden, wie sie das vortragen, wie sie miteinander reden, also man merkt auch, die sind Freundinnen, oder man merkt, dass sie ein richtig gutes Verhältnis zusammen zueinander haben, und das kommt immer richtig schön auch raus. Die Folgen dauern immer so ungefähr, ich glaube, eine Stunde bis anderthalb Stunden vielleicht sogar, also circa eine Stunde würde ich sagen, wenn ihr viel pendeln müsst oder auch so unterwegs seid. Also es ist immer sehr unterhaltsam. Wie gesagt, ich habe dabei die Wand gestrichen und habe mir da 3 oder 4 Folgen hintereinander weg angehört. Das war total cool. Hat auf jeden Fall total Spaß gemacht. Das kann ich euch ans Herz legen. Genau, dafür muss man auch nicht studiert haben oder Philosoph sein oder so. Genau, und ich glaube, das war jetzt eigentlich schon alles, was ich euch zu erzählen habe. Wenn ihr dabei seid, Adventskalender füreinander zu basteln oder irgendwie schon was vorzubereiten, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich habe mich diesmal bewusst dagegen entschieden, weil mir da irgendwie doch die Zeit fehlt, habe ich gemerkt. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und ja, es ist zu früh, euch eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen. Ne? Was kann man denn wünschen? Auf jeden Fall eine schöne Strickzeit. Läutet die Stricksaison jetzt im Herbst zünftig ein. Lasst euch von irgendwelchen nervigen, fehlgeleiteten Projekten oder was auch immer nicht aus der Ruhe bringen. Schmeißt es einfach in die Ecke, fangt was Neues an. und ja, ich würde mich total freuen, wenn wir irgendwie in Kontakt bleiben. Ich freue mich über Rückmeldungen. Ihr könnt mir immer gerne einen Kommentar auf meinem Blog hinterlassen, der heißt www.fadentext.de, oder ihr schreibt mir einfach bei Ravelry eine Nachricht, da bin ich Lena Strickt, oder gerne auch in meinem Thread in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Genau, bis dahin und viel Spaß beim Stricken oder Weben oder Nähen oder Nadelbinden oder Klöppeln oder Spinnen. Tschüss!